Lektion 5 Übung G B Beispiel Du musst deine Tablette nehmen. Die habe ich schon genommen. Die habe ich schon genommen. Die habe ich schon genommen. Bitte beginnen Sie. Du musst deine Tablette nehmen. Die habe ich schon genommen. Du musst den Tee trinken. Den habe ich schon getrunken. Du musst die Suppe essen. Die habe ich schon gegessen. Du musst den Brief schreiben. Den habe ich schon geschrieben. Du musst das Fenster schließen. Das habe ich schon geschlossen. Du musst die Temperatur messen. Die habe ich schon gemessen. Du musst die Papiere finden. Die habe ich schon gefunden. Danke.